Boah, das war ja einfach wieder die reine Weltklasse, die man da auf dem Rasen gesehen hat, oder? Ja, der Djokovic, der kann schon ein bisschen was, ne? Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Das letzte von 64 WM-Spielen ist gespielt. Der letzte Schlusspfiff ist verhallt. Deutschland ist endgültig entthront. Wir haben einen neuen Weltmeister. Über das bemerkenswerte Endspiel und das Turnier als Ganzes wollen wir natürlich ein bisschen sprechen. In der letzten Ausgabe unseres Immer härter WM-Podcasts begrüße ich Yannick Höppner und Jörn Mein. Mein Name ist Jörn Lange. Und ja, wir müssen natürlich starten mit einem Vive la France, Frankreiches Weltmeister. Jörn, verdient? Ja, wie man bei mir zu Hause sagt. Absolut. Die beste Mannschaft, die talentierteste Mannschaft, die effektivste Mannschaft hat gewonnen. Und das, obwohl ich vor dem Turnier gesagt habe, dass sie gewinnen werden, was ja eigentlich mehr gleichbedeutend ist, damit das ein anderes Team gewinnt. Bei der Siegerehrung hat es in Strömen geregnet. Böse Zungen könnten jetzt sagen, das war vielleicht ein Statement des Fußballgottes. Viele Beobachter motzen ja etwas über die Spielweise der Franzosen. Yannick, du auch? Ja, moin erstmal bei der Jörns. Geregnet ist ja eigentlich gar kein Ausdruck. Es hat gewissermaßen geschüttet. Und ob das nun an der Spielweise lag oder daran, dass der Himmel über Russland geweint hat, weil nun dieses bunte, offene Fest vorüber ist und alles wieder zurück zur Normalität geht, das weiß ich nicht. Aber dass es der Fußballgott war, das glaube ich nicht. Frankreich hat wenig überraschend gespielt, aber doch clever, hat die Chancen, die Mannschaft hatte, hat sie genutzt. Und ja, wenn man 4-2 gewinnt, glaube ich, dann ist man zu Recht Weltmeister geworden. Ja, und dann muss man dazu sagen, Frankreich hat 14 WM-Tore gemacht, 6 kassiert. Mehr als 14 Tore haben nur die Belgier geschossen und die haben halt 3 gegen Panama gemacht und 5 gegen Tunesien. Also das ist schon in Ordnung, wie das da gelaufen ist heute. Am Ende hieß es 4-2, aber eigentlich war die Partie gefühlt nach dem 3-1 in der 59. Minute oder 60. Minute schon entschieden. Da war der Drops gelutscht. Aber auch danach wurden ja noch ein paar schöne Geschichten geschrieben, immerhin. Ja, unter anderem Kylian Mbappé, der sich mit seinem Tor zum zweitjüngsten Finaltorschützen gemausert hat, nach Pelé. Und wenn wir schon bei Göttern sind, bei Regengöttern und Fußballgöttern, dann kann man vielleicht sagen, dass Kylian Mbappé sich damit, wenn er da nicht sowieso schon war, sich in den Fußball-Olymp geschossen hat. Dahin, wo Modric jetzt auch ist, der wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Ja, auch das völlig zu Recht. Natürlich noch einen kleinen Exkurs jetzt zu Mbappé und warum die Franzosen da weit oben sind. Ich habe neulich einen interessanten Text gelesen, der besagt hat, dass 52 Spieler bei dieser WM gespielt haben, die in Frankreich geboren wurden und die dort auch ausgebildet wurden zum großen Teil. Das zeigt einfach, dass dieses Land eine Fülle an Talenten hervorbringt, wie es kein anderes Land derzeit schafft. Und was ich total spannend finde, ist auch ein kleiner Verweis irgendwie auf die deutsche Geschichte bei dieser WM. Wenn man sich anguckt, wie viele Spieler Migrationshintergrund haben in dieser französischen Mannschaft, dann ist das schon sehr heilsam ein wenig, finde ich. Aber wir wollten ja über Modric noch ein bisschen sprechen. Ja, Modric, guter Mann. Ohne Zweifel. Eigentlich auch ein guter Mann ist ja Frankreichs Keeper, Hugo Lloris. Der hat sich aber jetzt einen ganz bemerkenswerten Patzer geleistet im Endspiel. Ja, wollte klären und das ist ein bisschen missglückt. Hat quasi den anrauschenden Stürmer Mandzukic angeschossen und dabei trollerte ins Tor. Wobei ich da vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen muss, das Torwartspiel von Herrn Subasic auf der anderen Seite fand ich auch ein bisschen merkwürdig, der eigentlich bei jedem Gegentor nicht zum Ball sprang, sondern eher hilflos nach hinten kippte. Ja, erstaunlich, weil der ja eigentlich eine sehr, sehr gute WM gespielt hatte. Und ich fand, es war auch zumindest nachher in der K.O.-Phase eigentlich die WM der Torhüter. Jetzt, dass Lloris, der eine überragende WM gespielt hat, muss man ja auch ein gutes Finale gespielt hat. Dass er sich dann so ein Ei selber reinlegt, ist dann ein bisschen blöde. Wir hatten über die Spieler des Turniers gesprochen. Es wurde Courtois von den Belgiern als bester Torwart ausgezeichnet. Auch das, finde ich, ist eine richtige Wahl. Zweitbester wäre für mich eigentlich Lloris gewesen. Falls ihr euch im Übrigen fragt, was das hier im Hintergrund für eine Geräuschkulisse ist, das ist der Autokorso am Kurfürstendamm. Hier in der Nähe zeichnen wir ja auf. Wir dachten, das ist atmosphärisch mal ganz nett, aber wir wollen ja weniger über die... Du musst erzählen, dass es die Kroaten sind, die hier feiern. In Berlin gibt es viele kroatische Mitbürger. Natürlich, die Franzosen halten sich vornehm zurück. Aber wir wollten nicht über die Töne der WM sprechen, sondern eigentlich vielmehr über die Bilder. Welche Bilder sind bei euch hängen geblieben vom Turnier? Ja, da gibt es einige, also eins, was nicht so schön war, aber irgendwie auch, wo man sich auch ein bisschen erwischt hat dabei, ein bisschen zu lachen, ist natürlich das von Maradona, wie der so zum Himmel hochscheint und man das Gefühl hat, der ist bis unter die Schädeldecke zugekokst. Das war sicher ein Bild dann für mich, der dann auch bei den Deutschen dabei war in Moskau. Die Bilder, natürlich auch das Ausscheiden nach dem Spiel gegen Südkorea, wie Löw so ein bisschen rumirrte im Innenraum der Arena und dann sofort in die Kabine gegangen ist. Das sind so für mich bleibende Erinnerungen und Bilder. Ja, apropos Kabine. Die Japaner haben ihre Kabine aufgeräumt, blitzeblank. Aber haben das, und das ist ja die Frage, haben das die Spieler gemacht? Das wiederum weiß ich nicht so genau. Weißt du da mehr? Aber das hätte Sack, oder? Also das wäre stark. Aber ich befürchte, es waren nicht die Spieler. Aber selbst wenn es der Betreuerstab gewesen wäre, das würde auch kein anderer Betreuerstab machen. Und die Fans auf den Tribünen haben es ja auch gemacht. Der Betreuerstab des DFB zumindest nicht. Die haben immer Probleme damit, den Gegner zu bepöbeln. Was ist noch hängen geblieben? Natürlich der furiose Freistoß von Toni Kroos gegen Schweden. Ein unvergessliches Bild, unvergesslicher Augenblick. Auch wenn es irgendwie nicht mehr so richtig was retten sollte für den DFB. Ich erinnere mich auch noch an diesen unsäglichen Salto-Einwurf eines iranischen Fußballers. Eine der Lachnummern des Turniers. Du lachst darüber, aber als ich in den USA gespielt habe, gab es das wirklich ganz viel. Das war so irgendwie so State of the Art. Damit konnte man halt ganz weit einwerfen. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon öfter gesehen. In besserer Ausführung. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist die leergefegte Fanmeile hier in Berlin nach dem Ausscheiden der Deutschen. Um nochmal ein lokales, naja, ein Highlight war es nicht, aber vielleicht im negativen Sinne. Und hast du nicht erzählt, Jörn, dass eigentlich in der Vorrunde, egal wer gewonnen hat, bei welchem Spiel, es immer ein Autokorso hier am Kurfürstendamm gegeben hat? Das ist natürlich auch stark. Ja, ich glaube, auch da haben sich nur die Japaner zurückgehalten, aber ansonsten war ja immer Halligalli nachts. Die haben aufgefegt danach dann die Straßen. Genau, vorbildlich. Seht ihr sowas wie Gewinner des Turniers? Ja, wenn man jetzt so ein bisschen schwülstig werden will, dann würde man natürlich sagen, dass erstmal die russische Bevölkerung, finde ich, so den großen Gewinner dieses Turniers, weil ich glaube, dass die ein ganz tolles Turnier hingelegt haben und auch so ein kleines Sommermärchen für sich, 5 Wochen Ausnahmezustand für sich erlebt haben, irgendwie auch, ich glaube, ähnlich vergleichbar mit 2006 für die Deutschen. Russland hat ja mit dem Restplaneten, liegt das ja eher so ein bisschen im Clinch und man hat auch immer das Gefühl, die Staatspropaganda erzählt den Menschen, dass um sie herum nur Feinde wohnen. Und irgendwie haben, glaube ich, beide Seiten so ein bisschen gemerkt, dass es doch irgendwie auch ganz gut ist so miteinander und dass wir uns doch ziemlich ähnlich sind. Also die sind für mich die größten Gewinner. Schön wäre, wenn es so bleibt. Ja, davon, glaube ich, ist nicht auszugehen. Also kann ich mir kaum vorstellen. Ist eine politische Debatte, aber kann ich mir kaum vorstellen, dass es so weitergeht. Ein ganz anderer Gewinner, um mal wieder wegzukommen von den politischen Themen, war der Videobeweis. Also zumindest hätte ich das vor dem Finale behauptet. Danach muss man das Ganze vielleicht nochmal neu bewerten. Aber warum? Naja, der Freistoß von Frankreich, der zum Tor führt, ist eine klare Schwalbe von Griezmann. Das stimmt. Und wie schön der Griezmann sagt. Griezmann. Und ja, bei dem Elfmeter für Frankreich. Klares Ding. Klarer Elfmeter, meinst du? Ja. Gut. War eine sehr kurze Distanz. Ich glaube, das kann man zumindest in Kroatien anders sehen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass der Videobeweis ein Erfolg war bei dieser Weltmeisterschaft. Und wenn sich die Bundesliga darin jetzt noch ein Beispiel nimmt, glaube ich, dann hat das auf der Ebene viel gebracht. Finde ich auch. Also Anschauungsunterricht Deluxe für die DFL, für den DFB, für die Bundesliga. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Klare Verlierer? Ja, durchaus. Also ich habe mich sehr gestört an dem vielen Zeitspiel und an den vielen Schwalben. Ich finde auch, dass die FIFA sowohl die FIFA als auch jetzt dann die UEFA demnächst wieder da härter ahnden muss. Ich glaube, dem ist nur mit konsequenteren Strafen auch beizukommen. Und ich glaube, Jörn Mein, da könntest du meine Meinung teilen. Ja, absolut. Ich glaube, der Fußball muss ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht selber kaputt macht mit solchen Sachen. Das hat schwer genervt. Also das wurde ja doll auch an Neymar ausgehandelt. Das ist natürlich auch nicht ganz fair. Es gab genug andere Spieler, auch Mbappé, der jetzt so hochgejubelt wird, hat die ein oder andere Einlage hingelegt. Für mich natürlich auch ein großer Verlierer, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ist einfach der Ex-Weltmeister, das ist klar. Und natürlich vor allen Dingen im Umgang mit der Causa Özil hat man sich, glaube ich, im Nachhinein schwer geschadet. Ja, bei den Enttäuschungen dürfen wir die Deutschen und auch die Spanier, finde ich, nicht vergessen. Erinnert euch noch an diesen Schlagabtausch im Freundschaftsspiel ein paar Wochen vor dem Turnier. Da haben wir alle mit den Ohren geschlackert, was die da für eine Qualität auf dem Rasen gezaubert haben. Letztendlich war für beide früh Schluss. Jörn, du hast das DFB-Team in Russland ja sehr nah begleitet, mit ein paar Wochen Abstand jetzt. Welches Gefühl hast du beim vermeintlichen Neuaufbau der Nationalmannschaft? ein schlechtes, würde ich sagen. Also mir fehlt jetzt die Fantasie, wie diese Mannschaft das ist am 6. September, wenn sie dann gegen den neuen Weltmeister Frankreich in München spielen, aussehen soll. Mir fehlt die Fantasie, dass das vernünftig aufgearbeitet wird, dieses Debakel. Da sind jetzt ja einige Leute in Urlaub gefahren, unter anderem auch der Bundestrainer. Das sei denen ja grundsätzlich gegönnt, aber wenn zu Hause der Baum brennt, ich weiß nicht, ob das die allerbeste Entscheidung ist, sondern dass du vielleicht auch erstmal intern jetzt eine Analyse hinlegst. Vielleicht wird das ja auch gemacht, vielleicht ist es ja auch nicht so, dass Löw jetzt im Urlaub irgendwo am Strand chillt, sondern vielleicht passiert das alles im Hintergrund, vielleicht werden Einzelgespräche geführt. Das hat er ja in Sotschi schon gemacht. Die Einzelgespräche? Am Strand gechillt. Nee, hat er nicht. Das ist ja auch ein großes Versäumnis irgendwie der Sportjournalismus. Der gute Mann, der wollte einfach nur eine halbe Stunde joggen, dann hat ihm ein RTL-Reporter angequatscht und weil Löw eigentlich immer ein freundlicher Mensch ist, ist er stehen geblieben und hat sich an die Laterne gelehnt und wurde dann fotografiert. Das ist eigentlich die Geschichte dahinter, die wurde nur nicht so häufig erzählt. Nur ist er eigentlich auch Profi genug, um zu wissen, dass genau solche Bilder dann danach um die Welt gehen, gerade wenn es nicht klappt. So ist es. Ja. Das stimmt. Genau, Stichwort war irgendwie, wie das weitergeht bei den Deutschen. Ich weiß es nicht, ich habe jedenfalls Bauchschmerzen. Der Weltmeisterkapitän Philipp Lahm hat sich in den letzten Tagen nochmal zu Wort gemeldet auf relativ ungewöhnlichen Wegen. Und er hat auch ungewöhnlich deutliche Kritik geäußert. Löw müsse seinen Führungsstil ändern, hat er gesagt. Hat er recht? Ja, also ich glaube, wenn er das sagt, dann hat das schon Gewicht. Und er hat ja vor allem den kollegialen Umgang mit der Mannschaft kritisiert und eben auch gesagt, dass die Individualisten mehr Verantwortung für die ganze Mannschaft übernehmen müssten und spricht da auch die jungen Spieler an, die heutzutage vor allem auf sich selber achten und nicht so wirklich auf das große Ganze. Und das wird, glaube ich, eine große Aufgabe sein für Joachim Löw, den jungen Spielern dieses Mannschaftsdenken einzuimpfen, gerade wenn es um die Nationalmannschaft geht. Ich habe da eine Frage, Janik, zu. Waren es die jungen Spieler, die diese Weltmeisterschaft in Sand gesetzt haben? War es sozusagen, waren es die Leute, an denen das gescheitert ist, oder war es eigentlich die Etablierten? Überhaupt gar nicht. Also natürlich waren es die Etablierten, aber auf die Jungen wird es in Zukunft ankommen. So ist es, aber deswegen finde ich diese Kritik von Lahm ein bisschen seltsam. Sie mag berechtigt sein, dass es dass dort zunehmend noch mehr Ich-AGs ausgebildet werden in den Nachwuchsleistungszentren als sowieso schon auch zu Lahms Zeiten. Und dass das ein Problem ist, das bestätigen ja auch andere. Also auch Thomas Hitzlsperger hat das, glaube ich, bei der ARD gesagt, dass das ihm schon untergekommen ist. Der ist, glaube ich, Jugendkoordinator beim VfB Stuttgart. Das ist sicher ein Problem. Aber jetzt in diese Richtung zu argumentieren bei der Analyse, finde ich seltsam, ehrlich gesagt, von Lahm. Viele Menschen aus der Branche interpretierten Lahms Kritik jetzt ja auch als eine Art Bewerbungsschreiben. Manch einer handelt ihn jetzt als möglichen Nachfolger für Oliver Bierhoff. Ist das eine Konstellation, die du dir vorstellen kannst, Jörn? Kann ich mir vorstellen. Liest sich wirklich so. Lahm ist jetzt ja noch, Botschafter für die EM 2024, die nach Deutschland geholt werden soll. Ich glaube, die Entscheidung ist irgendwie im August oder September oder so. Wenn das tatsächlich geklappt haben sollte, dann könnte ich mir vorstellen, weil Lahm ist ein Stratege, er war immer ein Stratege, wenn er Interviews gegeben hat, dass er da vielleicht jetzt mal sagen will, übrigens, ich könnte mir vorstellen, da vielleicht auch eine andere Position einzunehmen. Ob das jetzt Bierhoffs Job ist oder ein anderer, wurde ja auch schon mal gemunkelt, dass es ihm im Grunde genommen um einen Grindels Job geht, also als DFB-Präsident, kann ich mir im Moment nicht so gut vorstellen, aber dass er sozusagen auf der Funktionärsebene eine Karriere für sich sieht und dass auch im DFB ihm die Türen aufgehen würden, das glaube ich schon. Ehe wir jetzt in den Tiefen der DFB-Probleme versinken, lasst uns nochmal den Fokus nach Russland schwenken. Jörn, du warst ein paar Wochen vor Ort. Eine WM hat immer auch politische und gesellschaftliche Dimensionen. Welche Eindrücke hast du denn mitgenommen? Ja, viele. Auch wenn man natürlich als Reporter jetzt irgendwie nicht unbedingt immer die Hand an den Puls der Gesellschaft legen kann. Du bist halt viel mit Fußball einfach beschäftigt, das muss man auch sagen. Ich hatte trotzdem das Glück, ein oder andere nette Menschen kennenzulernen. Ich habe vor allen Dingen in Sotschi einen sehr schönen Abend gehabt und habe dort eine alte Bekannte wieder getroffen, die in einem Imbiss gearbeitet hat. Marina hieß sie, die irgendwie von morgens um 8 bis abends um 12 gearbeitet hat, die aus Abchasien, also was dann in der Nähe von Sotschi ist, stammt. Und die uns schon letztes Jahr beim Confed Cup dort irgendwie bewirtet hat. Und das war unglaublich schön. Und dort in diesem Imbiss haben wir mit ihrem Boss, mit Igor, ziemlich viel Schnaps trinken müssen. Es war der 22. Juni, ein Erinnerungstag in Russland an den Zweiten Weltkrieg. Und das war natürlich ein extrem emotionaler Abend für uns und einfach ein feuchtfröhlicher. Und ich war am Ende doch sehr betrunken, muss ich zugeben. Die nächste WM findet jetzt in 4 Jahren in Katar statt, dann erstmals im Winter. Crosskick des Tages. Der Crosskick ist diesmal ein Tweet von der Userin Höllenaufsicht. Die hat geschrieben, Frankreich hat das natürlich ganz clever gemacht, 2018 Weltmeister zu werden. Damit haben die 2022 in Katar nach der Vorrunde den Scheiß hinter sich und können Weihnachtsgeschenke kaufen gehen. Naja, also mit welchen Gefühlen seht ihr der WM 2022 entgegen? Puh, schwierig. Also eine Winter-WM kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nur schwierig vorstellen. Zumal die Überlegung ja ist, Katar hat den Wunsch geäußert, diese Mammut-WM auch schon auszutragen, also mit 48 Teams 2022 anzutreten. Und ich halte das für Blödsinn. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die WM dann dauern soll und in diesem kleinen Land. Also ich glaube, Winter-WM an sich ist schon eine große Herausforderung und das dann auch noch mit 48 Teams zu veranstalten, da fehlt mir im Moment noch ein bisschen die Vorstellung. Ja, das ist ein Problem. Winter finde ich an sich nicht so schlimm. Das ist dann mal was anderes. Problematisch ist natürlich irgendwie ähnlich auch wie in Russland die Menschenrechtssituation in Katar. Beide Turniere gehen ja darauf zurück, auf diese 2010 skandalöse WM-Vergabe an beide Staaten. Bis heute ist ja nicht ganz geklärt, ob da nicht auch Stimmen gekauft wurden. Ja, diese FIFA-Kommission, das Exekutivkomitee, davon sind einige der Korruption schon überführt worden. Das sind alles Dinge, die da einen Schatten drauf werfen. Und ich glaube, in den nächsten 4 Jahren werden wir viele, viele Geschichten, noch mehr Geschichten, als wir ohnehin schon gelesen haben, über Katar lesen, die uns nicht schmecken werden. Am Ende fehlt mir aber die Fantasie, dass da diesem Emirat dann noch die WM weggenommen wird und wir müssen uns damit arrangieren. Also, wir werden das weiter im Blick behalten. Es bleibt spannend. Von unserer Seite, vom Immer härter Podcast in der WM-Edition, war es das erstmal. Ich sage ganz herzlich Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, an Jörn Mein, an unseren Initiator Uwe Bremer, an Michael Färber und ganz besonders an Yannick Höppner, der nicht nur vor dem Mikro gestanden hat, sondern auch die ganze technische Warte im Hintergrund betreut haben. Wir melden uns jetzt schon am morgigen Montag zurück, dann mit einem klassischen Immer härter Podcast und einem ausführlichen Update aus dem Kosmos des Berliner Fußball-Bundesligisten. Eine sollten wir nicht vergessen. Oh. Inga Bödeling hat ja auch kurz mitgewirkt. Unbedingt. Wie konnte ich nur. Also, morgen gibt's wieder die volle Ladung Hertha. Bis dahin, Spasibo. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition.